Der Homo Narrans. Es ist an der Zeit, die Lektüre dieses Buches kurz für eine ehrliche Selbstbetrachtung zu unterbrechen. Schauen Sie sich bitte einmal genau an. Also nicht Sie persönlich, sondern Sie stellvertretend für uns als Spezies. Ihren Körper als Konstruktion der Natur im Vergleich zu anderen anatomischen Bauplänen, die man so kennt, Goldfische, Giraffen, Gorillas. Was fällt Ihnen auf? Im Vergleich zu anderen Lebewesen auf dieser Erde, vor allem im Vergleich zu unseren nächsten Verwandten, den Affen, zeichnen uns Menschen einige wichtige Besonderheiten aus. Lange, muskulöse Beine, die uns schnell und weit tragen. Flexible, filigrane Hände, mit denen wir komplizierte Arbeiten verrichten können. Vor allem aber unser vergleichsweise riesiger, schwerer Kopf mit einem Hochleistungsgehirn, das für seine Größe zudem noch sehr effizient arbeitet. Der menschliche Körper widmet im Ruhezustand ungefähr ein Fünftel seiner Energie dem Gehirn. Egal, ob es an etwas Sinnvolles oder ob es überhaupt aktiv denkt. Die beispiellose Vergrößerung unseres Gehirns vor etwa 1,8 Millionen Jahren musste deshalb mit zusätzlichen Kalorien bezahlt werden, die entweder über Nahrung aufgenommen oder von anderen Körperfunktionen abgezogen wurden. Viele Anthropologen glauben, dass sich unsere Gehirne nur in dieser Form entwickeln konnten, weil der Mensch irgendwann damit anfing, andere Lebewesen zu essen. Deren Fleisch muss man jagen und kochen. Und beide Vorgänge waren unmöglich ohne wenigstens rudimentäre Geschichten, narrative Anleitungen und erzählte Rezepte. Wir sind also eine Spezies, die irgendwann begann, Geschichten zu erzählen, um zu überleben und sich weiterzuentwickeln, und die dadurch ihre Entwicklung enorm beschleunigen konnte. Wir sind Affen, die durch das Geschichtenerzählen erst zu Menschen wurden. Was wäre also eine passendere Bezeichnung? Homo Narrans, der erzählende Mensch.